WDR 5. Neugier genügt. Population de Côte d'Ivoire. Le virus Ebola est une menace réelle qui frappe à nos portes. Bevölkerung der Elfenbeinküste. Das Ebola-Virus ist eine reelle Bedrohung, die an unsere Türen klopft. Eine der besten Präventivmaßnahmen ist die Einhaltung der Hygieneregeln. Ankunft am internationalen Flughafen von Abidjan in der Elfenbeinküste. Am Ende der Gangway wartet ein junger Mann in weißem Kittel mit Haube und Mundschutz und drückt jedem Passagier einen Klecks Desinfektionsmittel in die Hand. Das klebrige gelbe Gel mit Namen Pharmaderm soll laut Aufschrift 99,9% aller Bakterien abtöten. Im Gänsemarsch geht es an einer modernen Wärmebildkamera vorbei. Auf dem Monitor erscheinen die Gesichter in bunten Farben. Gelb, rosa, orange, kein Anzeichen von Fieber. Das heißt auch kein Ebola. Denn ein Symptom der lebensbedrohlichen Viruserkrankung ist eine Körpertemperatur von mehr als 38,5 Grad Celsius. Le ministère de la santé et de la lutte contre le sida. Das Ministerium für Gesundheit und den Kampf gegen AIDS fordert sie auf, sich die empfohlenen Hygienemaßnahmen einzuprägen und zu beachten. Um die Übertragung von Bakterien zu verhindern. Eigentlich war das erstmal ziemlich weit weg. Also ich glaube, man hat sich in Europa nicht anders gefühlt. Es gab einzelne Fälle, es wurde darüber gesprochen, aber es war irgendwie ganz weit weg und hat uns erstmal so gar nicht betroffen. Das kam erst später, als dann klar wurde, es nimmt Ausmaße an, die man nicht gut unter Kontrolle hat und es breitet sich rasend schnell aus. Da fing es wirklich bei mir an, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe. Miriam Husseini lebt mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn seit März 2013 aus beruflichen Gründen in der Elfenbeinküste. Das Land grenzt im Westen an Guinea und Liberia, wo vor etwas mehr als einem Jahr zahllose Menschen an Ebola erkrankten. Die ivorische Regierung reagierte schnell. Delegationen aus Gesundheitsfachleuten und Lokalpolitikern reisten bis in die entferntesten Dörfer, um die Bevölkerung über die Seuche aufzuklären. Schon seit August dürfen Flugzeuge aus den betroffenen Ländern nicht mehr landen. Auch die Grenzübergänge wurden geschlossen. Bislang gibt es in der Elfenbeinküste noch keinen Ebola-Fall. Das Wichtigste war natürlich für mich zu wissen, wie kann ich mich anstecken und wie kann ich mich davor schützen. Sobald wir nach Hause kommen, waschen wir uns die Hände ausführlich, desinfizieren die Hände unterwegs auch. Ansonsten haben wir ja große Menschenansammlungen gemieden. Wir sind jetzt nicht auf Märkten gewesen oder auch so, was wir noch vermieden haben, ist der öffentliche Verkehr. Ebola ist ja, man kann es ja verhindern, wenn man weiß, wie das Virus sich verbreitet. Man kann sich dagegen schützen. Es ist ein kalkulierbares Risiko in meinen Augen. Volker Rath wirft so schnell nichts aus der Bahn. Katastrophen gehören für ihn gewissermaßen zum Alltag. Der Projektkoordinator der Hilfsorganisation Kap Anamur, der seit 10 Jahren in der Elfenbeinküste wohnt, war im Sudan, in Somalia und der Zentralafrikanischen Republik im Einsatz. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit Ebola zu tun haben. Wir kennen Fälle aus Uganda oder aus dem Kongo. Die Ansteckungsgefahr ist ja nun auch nicht sehr groß. Man muss ja schon direkten Kontakt haben und Körperkontakt. Und das Virus ist ja auch nicht wirklich überlebensfähig, wenn man hygienische Maßnahmen eingeht. Und man muss ja auch dazu sagen, die Aufklärung über Vorsichtsmaßnahmen gegen Ebola sind in der Elfenbeinküste schon relativ gut gemacht worden. En présence d'un cas suspect d'infection, ne touchez ni la personne infectée, ni ses vêtements, objets et sécrétions. Bei Verdacht auf eine Infektion berühren Sie weder die betroffene Person noch ihre Kleidung oder Ausscheidungen, wie Speichel, Erbrochenes, Urin, Schweiß, Sperma, Blut oder Exkremente. Sie sagen, die Krankheit ist tödlich, darum gehen alle auf Distanz, auch in unserem Viertel. Man weiß ja nie, ob nicht doch jemand infiziert ist. Man weiß nicht, wo sich die Krankheit versteckt. Deshalb grüßen wir uns auch nicht mehr wie früher. Wir geben uns nicht die Hand, wir schauen uns nur an. Du kannst nicht wissen, ob dein Freund es vielleicht hat und dich ansteckt. Das macht mir Angst. Der Tod lauert überall und jeder hat Angst zu sterben. Darum passen wir auf uns auf. Seit Madame Kra in den Nachrichten zum ersten Mal von Ebola hörte, geht sie nur noch aus dem Haus, wenn es unbedingt nötig ist. Auf dem Esstisch stehen ein Plastikbottich mit Wasser, daneben Seife und das gelbe Desinfektionsgel. Ihren 5 Kindern hat sie eingebläut, anderen nicht die Hand zu geben, auch wenn das unhöflich ist. Und wenn sie von Freunden zu Geburtstagsfeiern eingeladen werden, sollen sie dort möglichst nichts essen. Ihre Nachbarin, Desiree Nyamba, ebenfalls Mutter von 2 Kindern, nickt. Die erste Regel lautet, dass man sich regelmäßig gründlich die Hände wäscht und wenn man rausgeht, ein Desinfektionsspray mitnimmt und auch benutzt. Außerdem soll jeder sein eigenes Geschirr und Besteck zum Essen und Trinken benutzen, Servietten, Gläser und so weiter. All diese Sachen darf man nicht mit anderen teilen, so wie wir das früher gemacht haben. Ebola hat das Leben und die Menschen in der Elfenbeinküste verändert. Aber nicht unbedingt nur zum Schlechten, findet Daniel Spalthoff, der bei UNICEF verantwortlich ist für die Wasser- und Sanitärversorgung. Also ich würde nicht sagen, dass Ebola auch gute Seiten hat, aber ich würde schon sagen, dass die Sensibilisierung der Bevölkerung hier im letzten Jahr relativ effektiv war für die Förderung des Händewaschens. Und das hat uns bei UNICEF gefreut, weil das mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschenleben gerettet hat. Auch wenn es hier noch keinen Ebola-Fall gab, es sterben Hunderte und Tausende von Kindern in der Elfenbeinküste an zum Beispiel Atemwegserkrankungen. Und die können massiv reduziert werden, wenn die Leute sich regelmäßig die Hände waschen, insbesondere vor der Zubereitung des Essens. Wie überall im Land hängen auch vor dem Informationsbüro der staatlichen Bahngesellschaft Citarel große Plakate und klären in Wort und Bild über Ebola auf. Rechts und links neben der Eingangstür sind 2 nagelneue Waschbecken angebracht. Eine Krankenschwester in weißer Uniform richtet ein Infrarotfieberthermometer, das die Temperatur ohne Berührung misst, auf die Besucher. 36,9 zeigt das Gerät. Reine Vorsichtsmaßnahme, beruhigt die Krankenschwester. Und wenn ich jetzt Fieber hätte, dann würde ich sofort ins Krankenhaus gebracht und da auch bleiben, sagt sie und fordert mich auf, die Hände zu waschen. An all unseren Bahnhöfen muss man sich die Hände waschen. Jeder, der mit dem Zug reist, wird kontrolliert und wer Fieber hat, darf nicht mit. Hände waschen und Fieber messen, das wird an jedem Bahnhof gemacht. Ob sich auch die fliegenden Händler, die mit ihren Waren an jedem Halt den Zug belagern, dieser Prozedur unterziehen, kann die freundliche Bahnangestellte allerdings nicht genau sagen. Und egal, ob man nun mit dem Zug fährt oder in den Bus steigt oder ein Buschtaxi nimmt, irgendeiner hustet immer oder niest oder schwitzt. Also man hat uns gesagt, dass man bei dieser Krankheit vorsichtig sein soll mit Körperkontakten. Und das ist gar nicht so einfach in den Sammeltaxis. Ich trage immer etwas Langärmeliges, um meine Sitznachbarn nicht direkt zu berühren. Denn es heißt, wenn man mit dem Schweiß eines anderen in Kontakt gerät, kann man sich anstecken. Auch auf dem Markt ist es eng und man stößt ständig mit anderen zusammen. Man muss also Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Das heißt für mich, dass ich erstmal den Kontakt zu kranken Menschen meide, was man ja sowieso macht, aber auch bei Arztbesuchen zum Beispiel habe ich jetzt zugesehen, dass ich mich jetzt nicht in die nächste Nähe von einer krank aussehenden Person gestellt habe, sondern immer ein bisschen Abstand gehalten habe, dass ich keine Körperflüssigkeiten mit anderen Personen austausche. Genau, das sind einfach so die Hauptkriterien. Schon im August vergangenen Jahres hat der bekannte ivorische Blogger Israel Yoroba ein Lied gegen Ebola ins Internet gestellt. In dem Videoclip sieht man Fotos aus Quarantänestationen in den Ebola-Gebieten, von Patienten, die am Tropf hängen und Menschen in Schutzanzügen und dazwischen einen jungen Mann, der durch die Straßen von Abidjan läuft. Wenn die Krankheit dich erwischt, singt er, bekommst du Fieber und Blutungen. Das Virus ist gefährlich, also pass auf dich auf und rede mit anderen, denn man kann daran sterben. Nicht nur der Staat muss handeln. Ebola betrifft das ganze Land, aber eben auch jeden Einzelnen. Und ich wollte etwas tun, um die Aufklärungskampagne unserer Regierung zu unterstützen. Ich arrangiere und komponiere ein bisschen und habe eine Musik gesucht, die die Leute auf die Krankheit aufmerksam macht. Selbst wenn man inzwischen nicht mehr viel über die Krankheit spricht, hört man doch die Musik. Das ist die Botschaft. Und auch wenn Ebola aus den Nachrichten verschwindet, bleiben die Musik und die Botschaft im Radio und in den Köpfen der Menschen. Voilà, on ne parle plus vraiment d'Ebola, mais la chanson reste dans l'esprit des gens. Musik ist für den 33-jährigen Internetunternehmer ein wirksames Mittel, um möglichst viele Leute zu erreichen. Den Text hat er aus einer Informationsbroschüre des Gesundheitsministeriums. Ein paar Tage nachdem Israel Yoruba das Video ins Netz gestellt hatte, meldete sich ein großer ivorischer Mobilfunkanbieter. Heute hören zwischen 3 und 4 Millionen Menschen den Song, jedes Mal, wenn sie angerufen werden. Es kostet nichts, das Lied herunterzuladen. Manche Leute sagen mir, Mensch, du hättest das verkaufen können. Aber ich wollte, dass möglichst viele Menschen die Botschaft hören. Wenn man das kommerziell macht, reduziert sich die Zahl der Hörer. Darum ist der Song gratis. Heute bin ich froh, dass ich dazu beigetragen habe, dass die Krankheit unser Land nicht erreicht hat. Ich glaube, die Aufklärungskampagne der Regierung, aber auch die Aktion der Bürger haben es geschafft, dass es keinen Ebola-Fall in der Elfenbeinküste gibt. Nach wie vor laufen im Fernsehen am unteren Bildschirmrand ununterbrochen Infobänder mit kostenlosen Notrufnummern und klären über die Gefahren der Krankheit und Schutzmaßnahmen auf. Fast jede Werbepause endet mit einem Sensibilisierungsspot. Einer spielt in einem gut besuchten Straßenrestaurant, wo die Köchin ihren Gästen ein Gericht mit Wildfleisch schmackhaft machen will. Die fragen entrüstet, ob sie denn noch nichts von Ebola gehört habe. Ebola, ça ne vous dit rien? Ebola, Ebola. Ebola, Ebola. Ich verkaufe seit 15 Jahren Wildfleisch und mein Essen hat noch nie jemanden mit Ebola infiziert. Man weiß doch nie, wie und wo man Ebola bekommt. Und man kann daran sterben. Eines Tages werden wir alle sterben. So ist das nun mal im Leben. Wovor habt ihr Angst? Gute Frau, das ist keine Frage von Angst, sondern des Überlebens. Nach und nach stehen alle Gäste auf und verlassen kopfschüttelnd das Restaurant. Die Besitzerin versteht die Welt nicht mehr. Vous le savez, dans le cadre de la lutte contre Ebola, la consommation de la viande de brousse est interdite en Côte d'Ivoire. Wie Sie wissen, wurde der Verzehr von Wildfleisch im Zuge der Bekämpfung des Ebola-Virus in der Côte d'Ivoire untersagt. Lebensmittelkontrolleure der Gesundheitsbehörde haben nun den Restaurants, die früher auf Wildfleisch spezialisiert waren, einen Besuch abgestattet. J'étais à Abidjan il y a pas longtemps. Dans le mois de décembre, j'étais à Abidjan. J'ai vu des opérations dans les maquis. Ich war vor kurzem in Abidjan und habe eine dieser Kontrollen miterlebt. Die Polizisten haben sogar die Kühlschränke durchsucht und in die Töpfe geschaut, um zu überprüfen, ob dort Wildfleisch zubereitet wird. Ich kann Ihnen versichern, dass der Verzehr von wilden Tieren hier in der Elfenbeinküste nicht mehr so ist, wie er mal war. Die Leute essen jetzt lieber Fisch oder Rindfleisch, denn sie haben Angst, Angst zu sterben. Mori Touré hat Fleisch komplett vom Speiseplan gestrichen, sogar Huhn und Rind. Stattdessen kocht seine Frau Fisch und viel Gemüse. Besuche bei Verwandten und Freunden haben sie auf ein Minimum reduziert. Zu groß ist die Angst, sich anzustecken. Oui, j'ai eu ce moment de suspicion, surtout que... Ich hatte manchmal ein ungutes Gefühl, zum Beispiel, wenn wir Besuch bekamen von Leuten, die nahe der Grenze zu Guinea leben. Die Höflichkeit verlangt, sie zu begrüßen, ihnen die Hand zu geben und sie herzlich willkommen zu heißen. Das hat mir zu schaffen gemacht, weil ich nicht wusste, wie ich mich verhalten soll. Vielleicht ist der Besucher krank, vielleicht trägt er das Virus in sich. Obwohl ich mir danach sofort die Hände gewaschen habe, eine Unruhe blieb. Und ich musste 22 Tage warten, um sicherzugehen, dass ich das Fieber nicht bekomme. Erst vor kurzem ist der 54-Jährige aus der Großstadt zurück in den Norden des Landes gezogen. Das Hotel, in dem er als Touristenführer arbeitet, war früher meist ausgebucht. Sogar im Garten kampierten die Gäste. Doch dann kam die Krise. Fast 10 Jahre lang kämpften 2 Präsidentschaftsanwärter und ihre Anhänger erbittert um die Macht im Land. 10.000 Ivora verloren dabei ihr Leben. Seit 2012 ist die Lage friedlich. Mori Touré hat Hoffnung, dass der Komoé-Nationalpark in Zukunft wieder Touristen anzieht. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass Ebola eine gute Sache ist. Aber immerhin ist die Wilderei enorm zurückgegangen, seit in der Elfenbeinküste kein Wildbret mehr gegessen werden darf. Auch bei mir kommt zum Beispiel kein Agouti mehr auf den Tisch, das ich früher oft und gerne gegessen habe, wie alle anderen auch. Dadurch werden die Tiere nicht mehr gejagt und haben endlich ihre Ruhe. Wenn also das Verbot bestehen bleibt, haben wir in 5 Jahren wieder einen Nationalpark voller Tiere. In den Nachrichten ist von einem neuen Impfstoff die Rede, der gerade an Ebola-Kranken in Liberia getestet wird. Die ersten Untersuchungsergebnisse sind vielversprechend. Die Lage in Westafrika scheint sich langsam zu entspannen. Die anfängliche Panik ist vorbei. Die Menschen haben sich an die Bedrohung gewöhnt. Während der Afrikameisterschaft im Fußball werden alle Vorsichtsmaßnahmen über Bord geworfen. Nach dem Elfmeterkrimi im Finale, das die Elfenbeinküste gegen Ghana mit 9-8 gewinnt, liegen sich alle jubelnd in den Armen. L'Africain est spontané. Donc quand il y a une joie. Wir Afrikaner sind eben spontan. Wenn wir uns freuen, dann zeigen wir das, berühren uns und beglückwünschen uns. Die Freude hat uns Ebola ein bisschen vergessen lassen. Für uns ist es ein bisschen ein Wunder, dass es noch keinen Fall an der Elfenbeinküste gibt. Und mittlerweile rechnen wir auch nicht mehr damit. Es ist noch da, es ist noch Thema, aber es ist nicht mehr, dass es mir Angst macht. Im Moment sind die Nachrichten beruhigend. Es gibt immer weniger Ebola-Tote und in Liberia gehen die Kinder wieder in die Schule. Es geht also aufwärts. Aber auch wenn die schlimmste Phase der Epidemie vorüber sein sollte und die Zahl der Erkrankungen rückläufig ist, gibt es für Daniel Spalter von UNICEF keinen Grund zur Entwarnung. Denn bis heute werden in den Nachbarländern, auch in der Nähe der ivorischen Grenze, immer wieder neue Fälle registriert. Es reicht ja ein einziger Krankheitsfall aus. Wenn da jemand über die Grenze kommt und hier ein einziger Krankheitsfall in der Elfenbeinküste ist, hat das das Potenzial, dass es sich ausbreitet. Volker Rath sieht die größte Bedrohung momentan im internationalen Flugverkehr. Auf dem Flughafen im marokkanischen Casablanca zum Beispiel, wo jede Nacht Maschinen aus ganz Westafrika landen, werden die Passagiere, die weiter nach Europa fliegen, noch nicht einmal auf Fieber kontrolliert. Der Schlendrian ist ja der größte Feind, was die Ansteckung angeht. Von daher denke ich schon, man muss die Bevölkerung immer mal wieder daran erinnern, vergisst es nicht. Bis heute sind in Westafrika mehr als 25.000 Menschen mit Ebola infiziert worden. Weit über 10.000 starben. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. In der Elfenbeinküste versammeln sich jeden Freitag die Muslime in den Moscheen zum gemeinsamen Gebet. Und die Kirchen sind sonntags bis auf den letzten Platz gefüllt. Obwohl es wegen Ebola verboten ist, seinem Nächsten zum Friedensgruß die Hand zu reichen, ist das Vertrauen in Gott groß. Und für viele Ivora auch die Antwort auf die Frage, warum ihr Land bis heute verschont geblieben ist. Wir stellen uns wirklich oft diese Frage und wir glauben, Gott hat uns davor bewahrt. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.